ARD-Radio-Festival. Auftakt mit Alsmann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zum ARD-Radio-Festival. Mein alter Klavierlehrer Walter Herzblatt sagte eines Tages im Januar zu mir: Junge, hast du am zweiten Weihnachtstag die Glenn Miller-Story im Fernsehen gesehen? Ja, ich hatte die Glenn Miller-Story gesehen, mit James Stewart und Louis Armstrong, und ich war begeistert. Das, sagte Walter Herzblatt, ist Jazzmusik. Jazzmusik ist große Kunst, aber sie muss von Könnern gespielt werden. Wie meinen Sie das? Wie ich das meine? Jazz ist nichts für Hasenfüße, nichts für auf Nummer Sichergeher. In meiner Vaterstadt, es folgte ein unaussprechlicher polnischer Ortsname, war ich 1920 der Erste, der in Jablonskis kinematografischem Theater Jazzmusik spielte. Ich hatte mir Noten kommen lassen, direkt aus Amerika. Ragtime von Scott Joplin, Alexanders Ragtime Band von Irving Berlin und natürlich den Tiger Rag. Möchtest du Jazzmusik spielen? Ja, dann musst du den Tiger Rag beherrschen. Das ist das A und O für jeden Jazzmusiker. Und darum habe ich hier ein Geschenk für dich. Ich habe für dich beim alten Kissel den Tiger Rag bestellt. Hat Glenn Miller übrigens auch gespielt. Mit angemessenem Dank nahm ich den großen Umschlag entgegen und öffnete ihn. Zum Vorschein kam das Tigerlied von Alexandra. Sehnsucht heißt das alte Lied der Tiger. Tigerlied statt Tiger Rag. Das hat man davon, schimpfte Walter Herzblatt. Das Kissel, dieser Musikalienhöker, noch älter ist als ich selbst. Aber schnell hatte er sich wieder gefangen. Ach, was soll's. Jazz kann man aus allem machen. Er legte das Franz-Leha-Album auf die Notenablage. Und für den Rest der Klavierstunde gab er stampfende, heiße und irgendwie ragtimige Versionen von alten Leha-Kloppern zum Besten. Am Ende der Klavierstunde blickte er mich stolz, schwitzend, fix und fertig an. Junge, verachte mir nicht die Jazzmusik. Als ich von der Klavierstunde heimkam, fragte mein Vater, was wir denn heute durchgenommen hätten. Jazz, sagte ich. Guter Mann, der Herzblatt, sagte mein Vater. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Jazzabend. Ihr Götz Salzmann. ARD Radio Festival 2015. Das Konzert. Guten Abend und herzlich willkommen zum ARD Radio Festival, heute präsentiert vom Mitteldeutschen Rundfunk. Mein Name ist Julia Hämmerling und ich möchte heute mit Ihnen in den eben noch von Götz Alsmann beschriebenen Jazz eintauchen. Genauer in die weibliche Seite des Jazz. Vom 24. April bis zum 3. Mai dieses Jahres hat Halle zum internationalen Festival Women in Jazz geladen. In diesem Jahr hat es sein 10. Jubiläum gefeiert und da hat der Festivalveranstalter Ulf Herden ein besonders reizvolles Line-up zusammengestellt. Heute Abend möchte ich Ihnen daraus also einige der schönsten Momente präsentieren. Die Auftritte von der New Yorkerin Jane Monheit mit ihrer Hommage an die Sängerin und Schauspielerin Judy Garland und ebenfalls eine Dame aus New York, Catherine Russell. Wir beginnen aber mit der Brasilianerin Paula Morelenbaum. Sie gab das Eröffnungskonzert am 24. April im Goethe-Theater in Bad Lauchstädt. Das ist ein kleiner Ort südwestlich von Halle und dort steht ein von außen eher unscheinbares Theater, das aber vom berühmten Johann Wolfgang von Goethe konzipiert wurde. Also wir reden hier über kleine, fein verzierte Holzbänke im Parkett und hölzerne Galerien. Der Raum dieses kleinen Theaters hat eine sehr eigene und phänomenale Akustik und Morelenbaum hat sich an diesem Ort sichtlich wohlgefühlt. Die Brasilianerin kam in Begleitung einer süddeutschen Besetzung auf die Bühne. Florian Riedel am Saxophon und einer Querflöte, Walter Lang am Piano, Hajo von Hadeln am Schlagzeug und Perkussion und Morelenbaums Bassist, eigens eingeflogen, Jurandir Santana. Steigen wir nun ein mit dem Song Aguas de March von Antonio Carlos Jobim, interpretiert von Paula Morelenbaum. Pedra é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, peroba do campo, é um nó na madeira, caingá, candeia, uma tita pereira, madeira de vento, tombo da ribanceira, mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cumieira, é a chuva chovendo, a conversa ribeira, das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a

paz, sem ter que sofrer, sem ter que chorar, sem ter que querer, sem ter que se dar. Existe coisa mais triste que ter paz e se arrepender e se conformar e se proteger de um amor a mais e se arrepender e se conformar e se proteger de um amor a Obrigada. Danke schön. Guten Abend. It's a real pleasure. I'm very happy to be here in this beautiful theater, showing to you the music, my music, music from my country, but with this special blend, because I have with me three great musicians from Germany. Walter Lang. Hajo von Haden. And Floro Hilden. Of course, I have one Brazilian musician that came with me. Jurandir Santana from Bahia. I hope you enjoyed this night. It's a very special night for us. We are playing together for the first time tonight. So it's the same emotion you have, we will have also. Let's enjoy. Do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, pra tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Ah, felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como essa noite passando, passando em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, pra que ela corte alegre como o dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Thank you. de bom ela tem. E é por ela ser assim tão delicada que eu trato sempre dela muito bem. Tristeza não tem fim. Tristeza não tem fim. Tristeza não tem fim. Tristeza. Tristeza não tem já correu. Não posso esquecer o teu olhar, longe dos olhos meus, longe dos olhos meus. Florian Hill. Danke. Paula Morelenbaum bei der diesjährigen Festivaleröffnung der 10. Ausgabe von Women in Jazz in Halle an der Saale. Einen ganz galanten Hüftschwung hat die Dame an diesem Abend gezeigt und damit hat sie die Leichtigkeit in dieser Musik geradezu verkörpert. Paula Morelenbaum ist sehr vertraut mit der brasilianischen Bossa Nova. In Rio de Janeiro ist sie geboren und über 10 Jahre lang hat sie mit dem legendären Antonio Carlos Jobim in der Nova Banda zusammengearbeitet, bis Jobim dann 1994 gestorben ist. Und während dieser Zeit hat sie auch ihren Mann Jacques Morelenbaum kennengelernt. Und eigentlich sind die zwei meist im Doppelpack anzutreffen. Er sonst am sehr gefühlvollen Cello, hat aber auch ihr erstes selbstbetiteltes Soloalbum produziert. Eigentlich könnte man die 52-jährige Paula Morelenbaum schon Frau Dr. Bossa Nova nennen. Akribisch wie eine Wissenschaftlerin nimmt sie sich der lateinamerikanischen Musik an, präsentiert ihre Ursprünge, aber auch ihre aktuellen Strömungen. Und so spielte sie nicht nur zusammen mit dem Sohn und dem Enkel von Jobim in einer Band die Songs des Großmeisters, sondern sie veröffentlichte auch zuvor unbekanntes Material von Jobim. Das war auf dem Album Casa von 2001. Casa, ganz treffend, heißt Zuhause und wurde eben auch in dem einstigen Wohnhaus von Antonio Carlos Jobim eingespielt. Ja, das alles klingt jetzt sehr traditionsbezogen. Allerdings, neuere Strömung hat Paula Morelenbaum auch mit aufgenommen, etwa auf dem Album Berim Baum 2004. Das vom Klang her durch elektronische Sounds an die heutige Zeit anknüpft. Das ist eine Hommage an den Dichter und Komponisten Vinicius de Moraes. Besonders spannend finde ich noch die Aufnahme mit dem Trompeter Jo Kraus und einem Dirigenten der SWR Big Band Ralf Schmidt. Mit den Zweien hat sie 2013 das Album Samba Preludio auf den Markt gebracht. Ihr ganzes Leben lang also hat sie sich mit der Bossa Nova beschäftigt. Sie versteht diese Musik als eine Sichtweise, als ein Lebensgefühl, das ihre Persönlichkeit ausmacht. Und sie sagt, wenn dieser Rhythmus nicht existieren würde, dann würde sie Jazz und Blues singen und ihn eben mit Samba mischen, was wiederum Bossa Nova meint. Dieses Gefühl, diese Freude und Leichtigkeit ging auch am 24. April ganz und gar auf das Publikum über. Die Gesichter strahlten nur so und am Ende wollte sie niemand im Publikum gehen lassen. Hören Sie nun einen zweiten Ausschnitt aus diesem Konzert, aufgenommen am 24. April während des Festivals Women in Jazz im Goethe-Theater Bad Lauchstädt. Let's go. Um velho calção de banho, o dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho e um arco-íris no ar. Depois na praça caindo, sentir preguiça no corpo e numa esteira de vinho. Beber uma água de coco é bom. Passar uma tarde Itapuã ao sol que há de Itapuã, ouvindo o mar falar de amor Itapuã. Passar uma tarde Itapuã ao sol. Depois sentir o arrepio do vento que a noite traz e o disque-disque macio que brota dos coqueirais e nos espaços serenos. Sem ontem nem amanhã, dormir nos braços morenos da lua de Itapuã. Danke. Obrigada. The song is Flor de Maracujá by the great composer from Brazil, João Donato. Next one is Aham from also João Donato. Gorongodon. Keningedem. Gorongodon, kirigidim, couro de cor. Yeah.

Am 25. April 2015 war sie auch noch für eine Studio-Session zu Gast hier bei MDR Figaro. Und da beschrieb sie allerdings ihre Mutter Carleen Rae als ihren größten musikalischen Einfluss. Carleen Rae war Bassistin und Sängerin und sie nahm ihre Tochter zu allerlei Konzerten mit. Also vom Jazz und Blues bis hin zu großen Sinfoniekonzerten. Und daraus entstand bei Russell auch eine Liebe zu Johann Sebastian Bach. Außerdem gab die Mutter ihrer Tochter richtige Unterrichtsstunden in Musik, was Russell sehr geprägt hat, dazu die Sängerin selbst. It was difficult. She always challenged me, so every lesson I took from her was harder than I had expected, you know. But I learned so much in one lesson. She knew so much about all kinds of music that each lesson I still am learning. Now from, you know, whether the lesson was 10 years ago or 30 years ago, I'm still learning from those lessons that I took from her. So she was a great teacher. Sie sagt also, es war nicht einfach, die eigene Mutter zur Musiklehrerin zu haben. Jede Unterrichtsstunde war härter, als sie jeweils zuvor erwartet hatte. Aber sie lernt auch heute noch von diesen Stunden. Egal, ob ein Unterricht mit der Mutter nun 30 oder 10 Jahre her ist, sie zieht heute noch ihre Lehren daraus. Ihre Mutter scheint also sogar ihre Musikausbildung am renommierten Berklee College of Music in Boston in den Schatten gestellt zu haben. Russell hat dann in den USA Karriere gemacht, in den Bands der ganz Großen, David Bowie, Paul Simon, Jackson Brown, und sie war viele Jahre in der Band von Cyndi Lauper, und zwar nicht nur als Sängerin. Der Großvater führte sie ja an die Tuba heran, später spielte sie in der Schule auch Schlagzeug, Gitarre, Mandoline, was man sehr in ihrem rhythmisch ausgefeilten Gesang hört, und so wurde sie dann in der Band von Cyndi Lauper auch als Instrumentalistin engagiert. In ihrem Soloprogramm Bring It Back singt sie viel über ihre Familiengeschichte, und in diesem Kontext hören wir sie nun auch. Hier ist Catherine Russell auf dem Women in Jazz Festival 2015 in der Operhalle mit Matt Monasteri an der Gitarre, Mark Shane am Piano und Tal Ronan am Schlagzeug. Thank you. Nice to be here. Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Yeah, everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see. Yeah, he never rode no camel, don't know what a harem is. But when it comes to loving, that man of mine knows his biz. That's right, everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me, no, no, no, no. This is Tal Ronan on the bass fiddle. On piano, Mark Shane. Musical direction and guitar, and he's going to sing a tune with me later, Matt Munisteri. All right, here we go. Honey, an invitation to the Strutters Ball. It's a very swell affair. All the highbrows will be there. Put on your high silk hat and a frock tail coat. I wear my Paris gown and my new silk shawl. Ain't no doubt about it, babe, we'll be the best dressed in the hall. I'll be down to get you in the taxi, honey. Better be ready about 8:30. I mean, daddy, don't be late. I wanna be there when the band starts playing. Remember when we get there, baby, two steps, I'm gonna have them all. I'm gonna dance out both of my shoes when they play the Jelly Roll Blues. Tomorrow night at the Darktown Strutters Ball, I'll be down to get you the taxi, daddy. Better be ready by 8:30. I'm mean sugar, don't be late. I wanna be there when the band starts playing. Remember when we get there, baby, two steps, I'm gonna have them all. I'm gonna dance out both my shoes when they play those Jelly Roll Blues. Tomorrow night at the Darktown Strutters, at the Darktown Strutters Ball. Tune is from 1918 originally, and if they wrote that music today, I would not have to go back 100 years to find songs. You know what I mean? I don't mind going back. And Everybody Loves My Baby, the first one we did, was inspired by the Alberta Hunter version of that tune. So I'm just inspired by the great people of the past, and this is one written by Harrison Nelson in the 1950s, originally recorded by Wynonie Harris, who was a great rhythm and blues man, and this is the title track of our current album. Bring it back home, pretty baby, need you. Don't mean maybe if you bring it back, baby, everything's gonna be all right. You know that I've been oh so lonely, 'cause I want you only, and when you bring it back, baby, I won't sing those blues no more. You know that I love you like you love me. We make a real fine pair, but there ain't nothing shaking when the dawn starts breaking with me over here and you over there. So bring it back, let's get together just like birds of a feather. And when you bring it back, babe, everything is gonna be alright. Yeah. Mm-hmm. real fine pay. But there ain't nothing shaking when that dawn starts breaking, with me over here and you way over there. So bring it back. Let's get together just like birds of a feather. And when you bring it back, babe, everything is gonna be all right. Everything is gonna be all right. When you bring it back to me, babe, it's gonna be all right. Bring your love right here to me, dad, gonna be all right. Bring it right now to me, babe. Thank you. Louis Armstrong did this one a long time ago. Well, don't forget our Monday date that you promised me last Tuesday. Pretty baby, don't forget. And honey, don't be late. This could be my good news day. I'm gonna wear my brand new dress, put on my high heel shoes, spread the news, chase away those blues. Don't forget our little Monday date that you promised me last Tuesday, yeah. You promised me just last Tuesday. Daddy, don't forget. And honey, don't be late. I'll meet you at the same place just about 8:30. I'm gonna wear my brand new dress, you put on your brand new tie, and I'll look you, daddy, right into the eye. Don't forget our little Monday day that you promised me. You know, you promised me. Yeah. Don't forget our Monday date that you promised me last Tuesday. Now, Lillian Green, great songwriter and vocalist, wrote this next tune that many, many people did, including Dinah Washington, Nancy Wilson, and we're going to do that right now. In the dark, it's just you and I, not a sound, not one sigh, just the beat of my poor heart in the dark. In the dark, I get such a thrill when he presses fingertips upon my lips and he begs me, please be still in the dark. Well, soon this dance will be ending, and baby, you are gonna be missed. Gee, I am not pretending when I tell you it's fun, fun to be kissed in the dark. I know that we will find what the rest have left behind. So just let them dance while we find romance. Yeah, baby, in the dark. What the rest have left behind. So just let them go ahead and dance while we find romance. Pretty baby in the dark. Thank you. Thank you. This is a tune by the great Ida Cox when she was with the Henry Red Allen All-Stars in the 1930s. Oh, you got to swing, swing and sway. Swing, swing, swing and sway. Be a rug-cutting jitterbug today. Yeah, you got to step with delight. Dance with all your might. Be a rug cutter, you got to cut just right. Oh, when they play swing music sweet, puts all that rhythm all in your feet. Yeah, you go to town like a hound. You got to act just like a clown. Be a rug cutter, you got to swing that thing. Yeah, you got to swing, swing and sway. Swing, swing, swing and sway. Be a rug cutting jitterbug today. Yeah, you gotta step with delight. Dance with all your might. Be a rug cutter, you got to cut just right. Oh, and they play swing music sweet. Puts all that rhythm all up in your feet. Yeah, you go to town like a hound. Got to act just like a clown. Be a rug cutter, you got to swing that thing. Yeah, pretty baby. Swing, dance with delight. With all your might, be a rug cutter, you got to cut just right. Oh, and they play swing music sweet. Puts all that red hot rhythm all in your feet. Yeah, you go to town like a hound. Got to act just like a clown. Be a rug cutter, you got to swing that thing. This is a tune by Harold Arlen and Ted Kohler. Maybe I can't live to love you as long as I want to. Life isn't long enough, baby, but I can love you as long as I live. Yeah, maybe I can't give you diamonds and things like I want to, but I will promise you, baby, I'm gonna want you as long as I live. I never cared, but now I'm scared I won't live long enough. That's why I wear my rubbers when it rains and eat an apple every day, then see the doctor anyway. What if I can't live to love you as long as I want to? Long as I promise you, baby, I am gonna love you as long as I live. As long as I live. Oh, oh baby. As long as I live. but I can love you as long as I live. Maybe I can't give you diamonds and things like I want to, long as I promise you, baby, I am gonna want you as long as I live. I would even wear long underwear when winter breezes blow. I'm gonna take good care of me, because a sneeze or two might mean a flu that would never, never do. What if I can't live to love you as long as I want to? Long as I promise you, baby, I am gonna love you as long as I live. Yeah, I think you'll recognize this one. Louis Armstrong, Louis Russell wrote this tune. Well, I had me a good man. He was living way back of town in New Orleans. Well, you know, the man treated me right. I want to tell you that man never, never, never, never let me down. But you know, I just wasn't satisfied. I had to run around, you know what I mean. Matthew, I get up in the morning, sit on the edge of my bed, and I just moan, moan, moan, ever do that? Yeah, I know you do. How I miss that man. You know I love that man. Why won't he come back, come back, come back, come back to me? Well, I'm lonesome and blue. Now I have learned a thing or two. Thank you so much. Yeah. I'm so glad you like the blues. I won't dance, don't ask me. I won't dance, miss you with you. My heart won't let my feet do things they should do. You know what? You're lovely. So what? You're lovely. But oh, what you do to me? I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. You've got me absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle, especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not asbestos, and that's why I won't dance. How could I? Won't dance. Why should I? Won't dance. Merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So when you hold me in your arms, I won't dance. When you dance, you're charming and you're gentle, especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I am not asbestos, and that's why I won't dance. How could I? Won't dance. Why should I? Won't dance. Merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So when you hold me in your arms, I won't dance, won't dance. Thank you. That was Jerome Kern, Oscar Hammerstein II, and I love the version of Louis Armstrong and Ella Fitzgerald when they do that tune. That's, you know, inspired me, as well as Fred Astaire, of course. But now we're going to a tune by Irving Berlin that I first heard done, recorded by Ethel Waters. How is everyone? You good? Okay. Emeralds in my bracelets, diamonds in my rings, a Riviera chateau, and a lot of other things. But I'm blue, so blue am I. Lots of ready money in 7 different banks. I counted up this morning, it's about 1,000,000 francs. Still I'm blue, so blue, and I know why. I got Harlem on my mind, and I'm longing to be low down, and my rendezvous will not ring true with Harlem on my mind. I've been dined and I've been wined. Still I'm headed for a showdown, and I can't go on from night till dawn. Harlem on my mind. I go to supper with a French marquis each evening after the show. My lips begin to whisper, mon chéri, but my heart keeps singing, become so darn refined that at night I hate to go down to that highfalutin flat that Lady Mendel designed with Harlem on my mind. The show, I get to thinking about that cotton club, and my heart starts jumping. Hidey-ho, I become so damn refined that at night I hate to go down to that flat with 50 million Frenchmen tagging behind with Harlem, Harlem on my mind. We really appreciate it. Sister Rosetta Tharpe, in addition to having a great gospel career, sang with Lucky Millinder's orchestra, because she just wanted to sing. She didn't care if it was jazz or gospel. Yeah, four, five times. It's my delight to do things right 4-5 times. Maybe I'll sigh, maybe I'll cry, but if I die, I want to try to do it 4-5 times. Yeah, 4-5 times. Oh, 4-5 times. He's my king, makes me sing 4-5 times. I confess, he is the best, and that's the test. All that mess, 4-5 times. Yeah, 4-5 times. It's my delight to do things right 4-5 times. Maybe I'll cry, maybe I'll sigh, but if I die, I wanna try to do it 4-5 times. Catherine Russell war das, eine kleine Frau mit einer tollen, natürlichen Bühnenpräsenz. Hier war sie zu hören in der Oberhalle, eine Aufzeichnung von 25. April 2015 beim Festival Women in Jazz. Und wenn Sie mal zur Geburtsstätte dieser Dame reisen möchten, dann können Sie jetzt online am Rätsel des ARD Radio Festivals teilnehmen und eine Reise nach New York gewinnen. Schauen Sie mal rein unter ard.de oder auf den jeweiligen Seiten der ARD Rundfunkanstalten. Kommen wir nun zur zweiten New Yorkerin dieses Abends. Am 1. Mai 2015 ist Jane Monheit in der Oper Halle aufgetreten. Schon für ihr Debüt Never Neverland im Jahre 2000 wurde Monheit von Preisen überschüttet, darunter der German Jazz Award. Und nach über 10 Alben singt sie nun nicht mehr, um zu zeigen, wie gut sie singen kann. Es ist vielmehr der Song an sich, den Monheit in den Vordergrund rückt. Und so kam die Hommage an ein Idol der amerikanischen Populärkultur zustande, an die Schauspielerin und Sängerin Judy Garland, Jane Monheit, dazu. Well, Judy wasn't known as a jazz singer, but in her personal life she really loved jazz. Judy ist nicht wirklich als Jazzsängerin bekannt, aber sie mochte Jazz. Sie hing in Jazzclubs herum, sie sang auf Partys und sie hatte Jazz-Feeling. Sie hätte sicher auch eine großartige Jazzsängerin werden können. In meinem Programm wollte ich diesen Aspekt fokussieren. So I thought it would be interesting to do a show that sort of looked at that side of her musicality. Und hier ist sie, Jane Monheit, mit ihrem Programm Hello Bluebird, Tribute to the Music of Judy Garland, während des Festivals Women in Jazz, aufgenommen in der Oberhalle von MDR Figaro. Hey there, shy one, and come be my wife. Please don't brush off, want no brush off. I can't compel you to buy what I tell you, so I've got to tell you like so. You wanna have fish, it'll rain. You wanna have sunshine, it'll sea. You want your sky of baby blue. You gotta have me go with you. Hey, fool you. Why so cool you? When I'm ready, jig a steady. You wanna have eyes, it'll shine. You wanna have grapes on a vine. You wanna love that's totally true. You gotta have me go with you. Why the hold up? Have you sold out? Time you walk up, time you spoke up. Last night I'm handing you up. It's not a handout. As a team we'd be a standout. No doubt you wanna live high on a dime. You wanna have two hearts in rhyme. You gotta have me go with you all the time. You wanna live high on a dime. You wanna have two hearts in rhyme. You gotta have me go with you. Gotta have me go with you all the time. Good when we up and parted. You don't know I knocked on wood, gladly broken hearted, worrying as through a sleep all night, appetite and health restored. You don't know how much I'm bored. The sleepless nights, the daily fights, the quick to bug and when you reach the heights. I miss the kisses and I miss the bites. I wish I were in love again. The broken dates, the endless waits, the love and love and the hateful hates. The conversation with the flying plates. I wish I were in love again. No more pain, no more strain. Sane, but I would rather be Gaga, the fallout fur of Cat and Kerr, the fine misleading of a him and her. I don't like quiet and I wish I were in love again, again. A self-deception that believes the lie. I wish I were in love again. When love congeals, its sound reveals the pain of all my performances, the double crossing of a pair of heels. I wish I were in love again. No care, no despair. I'm out there now, but I'd rather be fine straight. The classic burden of a him and her. I've learned my lesson and I wish I were in love again. In love again. Again. Again. Again. Thank you very much. Thank you very much. Well, we love Germany. We do. We love it here so much. I've spent so much time here in Germany over the years that I've been touring, but I don't think I've ever been here to this city or to this hall before. I don't think. Pretty sure I haven't. So we're very happy to be here today, part of the festival with all these amazing artists. So thank you so much for having us. Tonight, we're going to be playing our tribute to the great Judy Garland, which is an unusual choice for a jazz singer, I know. But she was my first hero, you know, the first singer that I ever really loved outside of my mother, you know. And I grew up listening to her records and watching her films. And at the same time, you know, I was checking out all the great jazz singers, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Carmen McRae. That list goes on and on. But I noticed, even as a little kid, the similarities between them. I mean, Judy loved jazz. It was a huge part of her life, going out to clubs to hear music and singing jazz at parties, and you know, it brought her a lot of happiness. And if you go back and listen to her recordings, she could really swing. She was really, really swinging. So I thought it would be fun to put together a show that celebrated that side of her, you know, that got so much joy from music, and to get away from the sad stories and the drama and all of that for a minute. So we're going to swing, we're going to have a good time, and that's what we're doing. So let me introduce you to the band. All of us are from New York. On the piano, Michael Kanin. On the bass, Neil Minor. And on the drums, Ricky Montalbano. Well, Judy never sang this next song on film. This was sung more famously in a movie by Lena Horne. But that's a whole other show. This is called Love. Two hearts that flower as one. It can be fine and free, but that kind is not so very easy to find. Love can be a dying ember. Love can be a flame. Love is almost never, ever the same. Love can be a moment's madness. Love can be insane. Love can be a life of sadness. A summer shower. Love can be the sun. Love can be two hearts that flower as one. It can be fine and free, but the kind is not so very easy to find. Love can be love, can be a flame, but is almost never ever the same, the same, the same. Happy feet a chance to dance. You're full just like a clinging vine. Your cheeks are soft and close to mine. Your lips are warm as sweet as wine, divine. How my heart is singing while the band is swinging. Never tired of romping and stomping with you at this little boy with joy, a perfect holiday. Say, boy, where we can glide and sway. Say, boy, then let me stop away today. Today. Today. Today. Neil Minor. Lady, hey, hey. Well, that song, Stompin' at the Savoy, was something that Judy recorded when she was only 14 years old, which is amazing, you know, because it was perfect. And recording in the studio isn't easy. It's a skill you have to learn. It's not like doing this. This is the easiest thing in the universe because it's a calling, you know. You feel meant to get up on stage and make a fool out of yourself, you know. But recording is different. It's stressful, and you know every note you sing is going to last forever, and there's business people judging whether or not it's good enough. And, you know, there's a lot there to deal with. But at 14, she was amazing at it. I mean, I started recording when I was maybe 21, and just starting to get good at it now at 37. But this next tune is another big 14-year-old moment for Judy. This was a big live national radio broadcast, which at that time, in the mid-1930s, was how America got to know her. I mean, she was a star on the vaudeville stage before that, but not everybody was going to those shows. So this was her big introduction to the country, you know. And although it was a triumphant moment in her career, in her personal life, it was an incredibly sad time because her father was dying. They were very close. And she went and sang anyway because she knew he was listening. And despite her heartbreak, she sang this song with so much joy and was able to bring so much happiness to her listeners, you know. And this is something she was always capable of throughout her career, no matter what was going on with her, and there was always something. She uplifted the people who listened to her sing, and this is something I've tried to learn from her. Your eyes made sky seem blue again. What else could I do again? But keep repeating through and through, I love you, love you. I still recall the thrill. I guess I always will. I hoped we'll never depart. With your lips and mine, a rhapsody divine. Sing with the strings of my heart. Dear, when you smiled at me, I heard a melody, it haunted me from the start. Something inside of me started a symphony. Sing with the strings of my heart. 'Twas like a breath of spring, I heard a robin sing. I thought a nest set apart. All nature seemed to be perfect harmony. Sing with the strings of my heart. skies when skies seem blue again. What else could I do again? But keep repeating through and through, I love you, love you. I still recall the thrill, I guess I always will. I hope you'll never divide. With your lips and mine, our breaths a day divine. See, with the strength of my heart. With the strings of my heart. Thank you very much. Thank you. Well, this next tune is one of my favorites in the show. This was something I used to listen to an awful lot when I was a little kid. This was originally a duet that Judy sang with Gene Kelly, who was my first love. I just thought he was the most wonderful thing ever, the most handsome man in the universe when I was little. And now I know he's the second most handsome man in the universe. Yeah, we've been married a long time. So, this song is just adorable and charming and warm-hearted, which are just all my favorite things in a tune. And this is called For Me and My Gal. You my gal? You are? Uh-huh. Ding dong, ding dong. Take a hear the bells go ding dong. You know, do you know why they're ringing? Do you know why the birds are singing? You're gonna get a big surprise, 'cause I am gonna put you wise. The bells are ringing for me and my girl. The birds are singing for me and my girl. Everybody's been on way to a wedding, they're going, and for weeks they've been away. Every Susie and Sal, they're congregating for me and my girl. The parson's waiting for me and my girl. And someday we're gonna build a little home for two or three or four or more in the land. The bells are ringing for me and my girl. words are singing for me and my gear. Everybody's been away to a wedding, they're gone away. And for weeks they've been away. They've been someone, something, holding something new, so something that is close, so they can make a truce of home. Thank you very much. Thank you. Well, this next tune is by Harold Arlen with a very famous lyric by Johnny Mercer. And if the story is true, and I really want it to be true, he wrote this lyric about Judy because he was in love with her. But who knows? Old black magic haze me in its spell. That old black magic that you wave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride. And down and down I go, round and round I go like a leaf that's caught in the tide. I should stay away, but what can I do? A burning desire that only a kiss can put out the fire. For you're the lover I have waited for, the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, darling, down and down I go, and I go like a leaf that's caught in the tide. I should stay away, but what can I do? A burning desire that only a kiss can put out the fire. For Thank you very much. Well, this next tune kind of inspired this whole project. This is something that we'd been playing for a couple years before we started doing this show. This is an arrangement of Michael's. And this is something that Judy used to sing on her television show, which was on for like 5 minutes in the 60s. It didn't last because behind the scenes, it was a bit of a disaster. There was actually a book written about what a disaster it was by the musical director, who happened to be Mel Torme. No big deal. But the thing that made the show incredible was the guests that she had every week. I mean, people you couldn't believe. Everyone who was anyone in show business at that time was on the show. And the guest for this particular tune was the entire Count Basie Orchestra. No big. You can actually watch this on YouTube. It's there. But maybe don't, though. Don't watch it, because then you won't like mine as much. We amuse ourselves. We do. We do. This is by Richard Rodgers. This is called The Sweetest Sounds. The sweetest sounds I'll ever hear are still inside my head. The kindest words I'll ever know are waiting to be said. The most entrancing sight of all is yet for me to see, and the dearest love in all the world is waiting somewhere for me. Is waiting somewhere for me. Shut you, sounds I'll ever hear are still inside my head. The kindest words I'll ever know are waiting to be said. most entrancing sight of all is yet for me to see. And the dearest hope in all the world is waiting somewhere for me. Is waiting somewhere. The wicked witch, ding dong, the wicked witch is dead. Wake up, you sleepy head, rub your eyes, get out of bed. Wake up, the wicked witch is dead. She's gone where the goblins go below, yo ho. Let's open up and sing and bring the bells out. Ding dong, the merry oh, sing it high, sing it low. Jane Monheit mit ihrem Tribute an Judy Garland, Hello Bluebird aus der Oberhalle. Am Klavier Michael Kanin, Neil Miner am Bass und Rick Montalbano spielte das Schlagzeug. Eine Aufzeichnung im Rahmen des Women in Jazz Festivals in Halle. Ich hoffe, Sie haben die heutige Konzertsendung im ARD Radio Festival bisher genossen und morgen ab 8 wird es politisch. Zumindest hat sich das Festival 8 Brücken Musik für Köln Ende April, Anfang Mai wieder die Frage gestellt, ob denn Musik politisch sein kann. Dazu hören Sie unter anderem Auszüge aus einer Peter Oetwisch-Oper gespielt von der New York Philharmonic unter Alan Gilbert. Die Heimatstätte dieses Orchesters können Sie übrigens auch bereisen. Gewinnen Sie einfach eine Reise nach New York mit unserem Online-Rätsel des ARD-Radio-Festivals auf ard.de. Ab 23.05 Uhr hören Sie dann den Maler Norbert Bisky im Gespräch mit Gisela Steinhauer und ab 23:30 können Sie noch in einige Neuerscheinungen aus dem Jazz reinhören. Hier geht's gleich weiter mit einer Lesung von Günter Grass, die 8. Folge aus Beim Häuten einer Zwiebel. Das Ganze gleich. Bis dahin aber noch ein letzter Song von Jane Monheit. Hier ist What I'll Do. What will I do when you are far away and I am blue? What'll I do? what'll I do when I'm wondering who is kissing you? What'll I do? What'll I do? Uhr. ARD Radio Festival 2015. Die Lesung. Günter Grass liest aus seinem Buch Beim Häuten der Zwiebel. Es beschreibt biografisch die Zeit vom Ende seiner Kindheit bis hin zum Jahre, in dem Grass die Blechtrommel schrieb. Heute hören Sie den 8. Abschnitt. Wir sind im 3. Kapitel, dessen Überschrift lautet: Er hieß, wir tun sowas nicht. Das Kapitel ist benannt nach dem Satz eines Jugendlichen beim Arbeitsdienst, der sich zwar für keine Arbeit zu schade ist und sogar unerschrocken die Latrine leert, aber den Dienst einer Waffe, den verweigert er stets mit den Worten, wir tun sowas nicht. Er kommt in Arrest und verschwindet eines Tages ganz. Kein Zweifel keimt auf und der Glaube an den Führer und den Endsieg überlebt die hässliche Episode, auch wenn sie von der Erinnerung schmerzhaft genau konserviert wird. Hören Sie wieder Günter Grass. Als dann der tägliche Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht, angeschlagen am schwarzen Brett, die Landung des angloamerikanischen Feindes an der Atlantikküste bekannt machte und so abermals meine Geographiekenntnisse erweiterte, nur unsere Elsässer und Lothringer konnten die Ortsnamen normannischer und bretonischer Städte und Dörfer richtig aussprechen, überdeckte die Schlacht am Atlantikwall alles zuvor Geschehene, also auch ihn, der für die Aufzucht der nordischen Rasse vorbildlich und uns Stachel im Fleisch hätte sein können. Dennoch hielt der verschärfte Dienst an. Nachts schreckte zweimal Partisanenalarm das Lager auf, ohne dass Schüsse fielen oder sonst was geschah. Einzel- und Doppelposten mussten im Umkreis des Barackengevierts Wache schieben. Außerdem gehörte die Befestigung des Lagers zum Dienst. Gräben wurden ausgehoben, verminte Drahtverhaue gestellt, eine komplizierte Alarmanlage musste gelegt werden. Doch nichts Alarmierendes geschah, außer dass wir ohne erkennbaren Anlass an einem Sonntag in voller Mannschaftsstärke etwa 250 Jungs im offenen Karree antreten mussten, nicht hellgrau und drillig, sondern kackbraun, den Arsch mit Griff, auf kurzgeschorenen Köpfen. Von der Platzmitte aus, gleich neben dem Fahnenmast, sagte ein urplötzlich mit strammem Gefolge angereister RAD-Führer abgehackte Sätze auf, von Schmach und feigem Verrat, der schmählichen Niedertracht und Tücke einer adligen Offiziersklique, vom gescheiterten, dank der Vorsehung gescheiterten Anschlag auf das Leben unseres heißgeliebten Führers und von Rache. Erbarmungsloser, vom Ausmerzen dieser Sippschaft war die Rede. Dann nur noch von ihm, der ein wahres Wunder überlebt hatte. Mit nun längeren Sätzen wurde er als vom Schicksal Auserwählter gefeiert und wurden wir auf ihn eingeschworen. In dieser Stunde, von jetzt an, ab heute komme es auf uns, besonders auf uns an, denn vor allen anderen werde hier und in dieser Stunde, wie überall im Großdeutschen Reich, die nach ihm benannte Jugend aufgerufen, fortan in unverbrüchlicher Treue und zwar bis zum Endsieg. Ein Schauer ergriff uns. So etwas wie Frömmigkeit trieb Schweiß aus den Poren. Der Führer gerettet. Noch immer oder schon wieder war auf die Vorsehung Verlass. Beide Hymnen wurden gesungen. Dreimal wurde sie Keil gerufen. Zorn kam auf oder eher ziellose Wut auf noch namenlose Verräter. Obgleich mir so gut wie nie, nicht in der Schule und schon gar nicht im Kolonialwarenladen meiner Mutter, Adlige begegnet waren, versuchte ich mich in befohlenem Hass auf angeblich Blaublütige zu üben, bin aber dabei mutmaßlich in Zwiespalt geraten, denn aus der Zeitweil meiner gedanklichen Rückzüge in die Dunkelkammern der deutschen Geschichte bis hin zu ihren Lichtgestalten hatte ich mir Bewunderung für alle Stauferkaiser bewahrt. Dem zweiten Friedrich hätte ich gerne fernab in Palermo als Knappe gedient. Und was die Bauernkriege betraf, war ich nicht nur Thomas Münzers Parteigänger, sondern sah mich gleichfalls auf Seiten ritterlicher Bauernanführer, die Franz von Sickingen, Georg von Frunsberg und Götz von Berlichingen hießen. Ulrich von Hutten war mein Idol. Der Papst und alle Pfaffen waren meine Feinde. Und als später einige Namen der Verschwörer und der des Attentäters von Witzleben, von Stauffenberg in Umlauf kamen, hatte ich Mühe, den beschworenen Hass auf die feige Adelsbrut wie ein nachwachsendes Unkraut zu pflegen. Welche Wirrnis in Köpfen unter kurz gehaltenem Haar. Soeben noch überdeutlich beginnt das Bild des 16-jährigen Arbeitsdienstmannes von den Rändern her zu verschwimmen. Nicht, dass er mir fremder als mittlerweile gewohnt wird, doch hat es den Anschein, als wolle mein uniformiertes Selbst sich davonstehlen. Sogar seinen Schatten gibt es auf und will sich, beliebig deutbar, zu den Minderbelasteten zählen. Die gab es später in Überzahl. Ihnen war außer Pflichterfüllung nichts nachzuweisen. In Chorstärke sangen sie kein schöner Land in dieser Zeit. Und als Verführte und Verblendete reihten sie mildernde Umstände, stellten sich ahnungslos und sprachen einander ein Höchstmaß an Unwissenheit zu. Wie ja auch mir faule Ausreden und der Ritt auf dem Unschuldslamm behilflich werden möchten, sobald auf der Zwiebelhaut kleingeschriebene Randnotizen allzu beredsam mit Anekdoten und milieugesättigten Vertellchens von dem ablenken wollen, was vergessen sein will und dennoch quer liegt. Dann muss ich mir aus dem Fach überm Stehpult den durchsichtigsten Bernstein greifen, um herauszufinden, wie unbeschadet sich mein Glaube an den Führer trotz überprüfbarer Fassadenrisse, zunehmender Flüsterparolen und des überall, nun auch in Frankreich, rückgängigen Frontverlaufs konserviert hatte. An ihn zu glauben, strengte nicht an. Fiel kinderleicht. Er blieb heil und wahr, was er darstellte. Sein fester, jedermann treffender Blick, sein Feldgrau verzichtete auf jeglichen Ordensklimbim. nur mit dem Eisernen Kreuz aus Zeiten des Ersten Weltkrieges behaftet, in schlichter Größe gemalt, stand er, wohin man blickte. Seine Stimme kam wie von oben. Er überlebte jeden Anschlag. War es nicht so, dass etwas Unbegreifliches die Vorsehung ihn schützte? Irritierend blieb allenfalls die nicht schwinden wollende Erinnerung an jenen blond-blauäugigen Jungen, der nicht müde geworden war, wir tun sowas nicht zu sagen. Seitdem es ihn nicht mehr gab, fehlte er, fast schmerzhaft. Doch vorbildlich wurde er nicht. Bald nach dem Attentat entließ man uns. In der Kleider- und Gerätekammer gaben wir die wenig schicke Uniform und den Spaten ab, der beim feierlichen Appell zum letzten Mal spiegelhell präsentiert wurde. Danach hörten wir uns das dem Reichsarbeitsdienst eigene Lied singen: Braun wie die Erde ist unser Kleid. Nun wieder in Zivil schämte ich mich meiner nackten Knie, der immerfort rutschenden Kniestrümpfe, kam mir rückversetzt schülerhaft vor. Im sommerlichen Langfuhr erwarteten den Heimkehrer unverändert die Eltern, die ihren Sohn, so sagten sie, ein bisschen verändert fanden. Die vertraut verhasste Zwei-Zimmer-Wohnung zwängte mich noch enger, obgleich es zwischen ihren Tapetenwänden stiller zuging, fast zu still. Meine Schwester fehlte, ihr Lachen, der Wirbel, den ihre Sprünge zwischen Wohn- und Schlafzimmer rund um den Esstisch auslösten. Keine Marielle, die spielen, immer nur spielen wollte, schlug mir das Buch zu. Nur ihre Puppen und Streicheltiere waren unterm linken Fensterbord geblieben. Laut Erlass der Gauleitung hatte man alle Schulkinder aufs Land evakuiert, um sie den Terrorangriffen feindlicher Bombengeschwader zu entziehen. Mitgereiste Lehrer setzten den Unterricht für ihre Klasse und weitere Schulklassen nahe dem Fischerdorf Heisternest auf der Halbinsel Hela fort. Von dort schrieb die Schwester Postkarten, krank an Heimweh. Die Eltern verwöhnten mich, der Vater mit Sauerbraten, die Mutter, indem sie mit stehenbleibendem Lächeln zuhörte, sobald ich mit ihr auf Reise in südliche Länder ging, dorthin, wo die Zitronen blühen. Ängstlich wartete sie den Briefträger ab. Ihre kleine Hoffnung versteckte sich in dem Satz: Vielleicht ist ja vorher schon Schluss, irgendwie. Weniger als 2 Monate blieben, bis mit der Post der Einberufungsbefehl kam. Eine Zeitspanne, die nur mit beliebig zu reihenden Erinnerungsschnipseln als lustlose Warterei zu belegen ist. Welch ein Rückfall! Wie nach der Abmusterung als Arbeitsdienstmann befürchtet, werde ich das Bild eines Oberschülers während der großen Sommerferien abgegeben haben, allerdings ohne Strandbetrieb und Knutschen und Fummeln in den Dünen, versteckt hinter Hagebuttengebüsch. Wo ich hinkam, standen Fotos mit Trauerrand auf Kommoden, war mit halber Stimme von gefallenen Männern, Söhnen und Brüdern die Rede. Die Altstadt sah schäbig aus, als erwartete sie, wenn nicht plötzlichen, dann allmählichen Verfall. Unter nächtlichem Verdunklungsgebot wurden die Gassen ihren Bewohnern unheimlich. Überall Feind hört mit und Kohlenklau-Plakate. Die nur dürftig mit Ladenhütern bestückten Schaufenster. Im Geschäft meiner Mutter ging ein Schlagsahneersatz namens Sekosan unbewirtschaftet über die Ladentheke. Vorm Hauptbahnhof, auf der Mottlaubrücke und Speicherinsel, im Vorfeld der Schichauwerft und längs der Hindenburgallee kontrollierten die Feldgendarmerie und die Streifen-HJ zivile Personen, Fronturlauber und immer mehr streunende Mädchen, die für gewöhnliche Lanzer und höhere Dienstgrade mehr als ansprechbar waren. Vor Deserteuren wurde gewarnt. von einer Bande Jugendlicher Abenteuerliches gemunkelt. Einbruch im Ernährungsamt, Brandstiftung im Hafengebiet, Geheimtreffen in einer katholischen Kirche. All das Unglaubliches sagte man jener Stäuberbande nach, die mir späterhin, als ich endlich Wörter auf Abruf genug hatte, einige Kapitel lang wichtig werden sollte. Im Roman Die Blechtrommel heißt einer der Bandenführer Störtebeker. Er überlebte das Ende und mauserte sich in Nachkriegszeiten folgerichtig zum konfliktscheuen Studienrat Starosch, einer nunmehr den Verhältnissen angepassten Existenz, die sich in einem weiteren Roman örtlich betäubt, vor Schmerzen fürchtet und alles Geschehen nach dem Maßstab einerseits andererseits wertet. Ich war nur Zuhörer. Auf Besuch bei Schulfreunden, die gleich, ob freiwillig oder nicht, auf den Einberufungsbefehl warteten, als bringe er die Erlösung, kamen mit Gerüchten die Namen der Mitschüler in Umlauf, die plötzlich verschwunden, wie es hieß, untergetaucht waren. Ein Mitschüler, dessen Vater als höherer Polizeioffizier im Rheinland Dienstaufsicht führte, wusste etwas von einer Jugendbande zu erzählen, die unter dem Namen Edelweißpiraten die zerbombte Stadt Köln unsicher machte. Mehr aus Gewohnheit, denn aus Lust, ging ich ins Kino, sah im Tobispalast in der Langgasse Romanze in Moll und verglich die Schauspielerin Marianne Hoppe mit den gemalten Schönheiten meiner in entschwundenen Jahren geklebten Zigarettenbilder. Damen aus Zeiten der Renaissance boten ihr klares Profil an. Auch vertrieb ich mir mal in den Gassen der Altstadt, mal im Jeschketaler Wald die Zeit und sammelte unbedacht Einzelheiten, die sich zur Stoffmasse häuften, später kaum abzutragen. Ich sehe mich auf den Bänken gotischer Kirchen, von Trinitatis bis St. Johann, als müsse sich jeder Spitzbogen und jeglicher backsteingemauerte Pfeiler einprägen. Außerdem blieben mir Leseplätze, bevorzugt der auf dem Dachboden, dessen Holzverschläge samt Gerümpel und dem durchgesessenen Sessel inzwischen weggeräumt waren, weil sie als Zunder für Brandbomben galten. Ein unter heilen Dachpfannen leer gepfegter Raum in Erwartung kommender Dinge. Deshalb standen Wassereimer in Reihe, zudem griffbereit Feuerklatschen und eine Tonne voll Löschsand. Was aber las ich unterm Dachluckenfenster? Wahrscheinlich das Bildnis des Dorian Gray, ein wiedergekäutes Lesefutter, das in Leinen gebunden und mit Lederrücken zum Bücherschatz meiner Mutter gehörte. Oscar Wildes üppiges Angebot an Lastern, die sündhaft einander überboten, eignete sich zur Selbstbespiegelung. Um diese Zeit werde ich wohl auch Merezhkowskis Leonardo da Vinci bei irgendwem ausgeliehen und auf dem Dachboden verschlungen haben. Auf einem umgestülpten Feuerlöscheimer saß ich und las mehr, als ich halten konnte. So ging ich in Büchern auf, die dazu einluden, jeweils in anderer Gegend ein anderer zu sein. Jürg Jenatsch, August Weltumsegler, der grüne Heinrich, David Copperfield oder die drei Musketiere zugleich. Fraglich bleibt, wann ich mir aus dem Bücherschrank eines Onkels im Westen nichts Neues gezogen habe. Ist mir dieses Buch erst während meiner Wartezeit als Kriegsfreiwilliger zwischen die Finger geraten oder habe ich es zeitgleich mit Jüngers in Stahlgewittern gelesen, ein Kriegstagebuch, das uns mein Deutschlehrer auf der Petrischule am Hansaplatz als vorbereitende Lektüre für künftige Fronterlebnisse verordnet hatte. Studienrat Litschwager lobte als steifbeiniger Veteran des Ersten Weltkriegs zwar das fantastisch farbige und, wie er sagte, prall anschauliche meiner Aufsätze, sogar deren äußerst gewagte Wortspiele bemängelte aber die insgesamt fehlende Ernsthaftigkeit, die, wie er meinte, den schicksalsschweren Prüfungen des Vaterlandes angemessen sei. Gleich, ob als Schüler oder entlassener Arbeitsdienstmann, ich fand Erich Maria Remarques Roman im Bücherschrank des jüngsten Bruders meines Vaters. Der war als Bauleiter für das Versetzen von Barackenteilen, Wände, Fenster, Türen zuständig, die in der Tischlerei des Großvaters bei stets laufender Kreissäge von 5 Gesellen gefertigt wurden. Deshalb hatte man Onkel Friedel nicht zum Wehrdienst eingezogen, sondern UK geschrieben. Er war oft auf Montage, weil im Werft- und Hafengelände immer mehr Baracken für Ostarbeiter entstanden und mit Stacheldraht eingezäunt wurden. Ich nehme an, dass mein Onkel nicht gewusst hat, dass im Westen nichts Neues zu den verbotenen Büchern gehörte, wie ja auch ich die Geschichte vom jämmerlichen Verrecken der jungen Freiwilligen des Ersten Weltkrieges las, ohne zu ahnen, dass dieser Roman zu den verbrannten Büchern gehört hatte. Bis heute lässt die verzögerte Wirkung früher Leseerfahrung nicht von mir ab, wie das Paar Stiefel seine Träger wechselt, wie einer nach dem anderen krepiert. Immer wieder erinnern mich Autor und Buch an meinen jugendlichen Unverstand und zugleich an die ernüchternd begrenzte Wirkung von Literatur. Als ich Mitte der 60er Jahre mit Anna und unseren 4 Kindern den Sommer über im Tessin war und dort mit der Tochter Laura auf bewaldeten Hängen Bergziegen suchte, die uns, wenn wir sie fanden, Salz aus der Hand leckten, nahm ich nach Vermittlung meiner amerikanischen Verlegerin Helen Wolf die Gelegenheit wahr, den Schriftsteller Remarque in seiner mit Antiquitäten vollgestopften Villa am Lago Maggiore zu besuchen. Ich berichtete ihm vom Wechselbad meiner konträren Lektüre. Einerseits habe mich Jüngers Feier des Krieges als Abenteuer und männliche Bewährungsprobe fasziniert. Andererseits sei mir sein Urteil, der Krieg mache jeden Soldaten zum Mörder, als Schreck in die Glieder gefahren. Der alte Herr kicherte in sich hinein und gab mein jugendliches Leseerlebnis in preußisch betontem Englisch an seine späte Liebe, den einzigen Stummfilmstar Paulette Godard, weiter, die Charlie Chaplins Sohn zur vielte Frau gewesen war. Dann pries er einige seiner Antiquitäten, chinesische Vasen und holzgeschnitzte Madonnen darunter. Nein, wir tranken keinen Grappa gemeinsam. Doch später, viel später, als ich Geschichten für Mein Jahrhundert schrieb, lockte es mich abermals, Remarque und Jünger, die Antipoden, ins Spiel zu bringen. Sobald die Jahre des Ersten Weltkrieges Erzählstoff herzugeben hatten, setzte ich die beiden Kavaliere alter Schule im Zürcher Hotel Storchen an einen Tisch und stachelte sie zum Streitgespräch an, indem ich einer jungen Historikerin, die sich nach Schweizer Art neutral gab, die Gesprächsleitung übertrug. So höflich beide als Weinkenner miteinander umgingen, so schroff distanziert blieben sie, wenn es um den Sinn mörderischer Grabenkämpfe ging. Ihr Krieg hörte nicht auf. Zu versöhnen waren sie nicht. Etwas blieb ungesagt. Und auch ich habe, mit Blick auf den Silberteller des Lago Maggiore, Erich Maria Remarque nicht gestanden, dass sich der 15-jährige Schüler trotz der Lektüre seines Buches, das genügend dem Krieg geläufige Todesarten aufzählt, freiwillig zur U-Boot-Waffe oder zu den Panzern gemeldet hatte. Der seines verjährten Erfolges überdrüssige Emigrant sprach ohnehin nur mit Widerwillen über den berühmten Roman, der jedes weitere Buch verschattet, das er sonst noch geschrieben hat. Und dann, lag der Einberufungsbefehl auf dem Esszimmertisch und erschreckte Vater und Mutter. Hat sie sich sofort ans Klavier gesetzt und etwas aus dem Rosengarten geklimpert? Gab es erst danach Tränen? Nein, der Film muss zurückgespult werden. Wenige Tage, bevor das gestempelte Papier die Eltern verstummen ließ, fuhr ich mit ihnen über Zoppot, Gotenhafen nach Puzig, um die evakuierte Schwester zu besuchen. Nach Heisternest brachte uns bei stabilem Augustwetter ein Autobus. Das Heim befand sich in Nähe zur See. Davon zeugt ein Foto, das meine Mutter über Krieg und Vertreibung hinweg im Familienalbum gerettet hat. Auf hellem Sand, wie in die Halbinsel Hela strandweit bot, sitzen Bruder und Schwester nebeneinander. Kurz vor oder nach dem Batten der Ostsee hält mein rechter Arm sie brüderlich. Geschwister, die wenig bis nichts voneinander wissen. So nah sollten wir uns lange nicht sein. Hübsch sieht die Schwester aus, die ich seit Kinderjahren Dadau nenne. Sie lächelt. Ihr Bruder, noch halbwegs jungenhaft, wenngleich annähernd männlich proportioniert, will unbedingt ernst in die Optik der Kamerabox schauen. Dem Vater gelangt dieser friedlich wirkende Schnappschuss bei schönstem Spätsommerwetter. Es war der letzte vor meiner Abreise. Denn jetzt erst wurde, was lange zu verdrängen war, zur Tatsache, lag schwarz auf weiß vor, unterschrieben, datiert und gestempelt. Die Einberufung. Doch was stand in Groß- und Kleinbuchstaben vorgedruckt? Alle Hilfsmittel versagen. Verschwommen bleibt der Briefkopf. Als sei er nachträglich degradiert worden, ist der Dienstrang des Unterzeichnenden nicht festzustellen. Die Erinnerung, sonst eine Plaudertasche, die gerne mit Anekdoten gefällig wird, bietet ein leeres Blatt. Oder bin ich es, der nicht entziffern will, was der Zwiebelhaut eingeschrieben steht? Beschwichtigungen sind auf Abruf zitierbar. Die Einberufung und ihre Folgen, das ist doch durchgekaut, alles wörtlich in Reihe gebracht und zum Buch geworden. Über 700 Seiten lang wälzen sich die Hundejahre dahin. Hinlänglich steht geschrieben, wie jemand, der Harry Liebenau heißt, sobald er Soldat wird, Tagebuch führt und vom Truppenübungsplatz Fallingbostel aus mit Löhnszitaten gespickte Briefe an seine Cousine Tulla schreibt, Briefe, in denen er später, wohin ihn auch immer der Marschbefehl weg von der Lüneburger Heide an die zurückweichende Ostfront schickt, ein Reimwort auf Tulla sucht und nicht findet. Ich habe noch keinen Russen gesehen. Manchmal denke ich nicht mehr an Tulla. Unsere Feldküche ist weg. Ich lese immer ein und dasselbe. Flüchtlinge verstopfen die Straßen und glauben an nichts mehr. Löns und Heidecker irren in vielen Dingen. In Bunzlau hingen 5 Soldaten und 2 Offiziere an 7 Bäumen. Heute früh haben wir ein Waldstück beschossen. 2 Tage lang konnte ich nichts schreiben, weil wir Feindberührung hatten. Viele leben nicht mehr. Nach dem Krieg werde ich ein Buch schreiben. Ich aber, dem im September 1944 gewiss kein zukünftiges Buch drangvolle Seiten versprach, der aber im Sinn hatte, gleichfalls ein Diarium mit gesammelten Augenblicken zu füllen, saß in immer noch knielangen Hosen auf der Holzbank eines Eisenbahnabteils 3. Klasse. Der Zug verließ den Danziger Hauptbahnhof, ließ Langfuhr hinter sich und rollte in Richtung Berlin. Den Pappkoffer, der extra für diese Reise gekauft worden war, hatte ich ins Gepäcknetz geschoben. Im Kopf ging es unsortiert zu, wirrer als beim üblichen Gedränge. Doch kein Gedanke gibt ein Zitat her, geflüstert oder gestammelt, nur der Einberufungsbefehl knistert in der Brusttasche meines zu engen Jacketts. Der Vater begleitete mich. Wortlos brachten wir die Straßenbahnfahrt hinter uns. Dann musste er für sich eine Bahnsteigkarte lösen. Mit seinem Velourhut sah er gepflegt mittelständig aus. Ein Mitvierziger, dem es bis dahin gelungen war, den Krieg in Zivil zu überleben. Ihm, nicht mir, kullerten Tränen. Er umarmte mich. Nein, ich bestehe darauf, meinen Vater umarmt zu haben. Oder kam es nur männlich zum Händeschütteln? Waren wir sparsam bis geizig mit Worten? Mach's gut, Junge. Bis bald, Papa. Nahm er den Hut ab, als der Zug aus der Halle rollte? Strich er sich verlegen das blonde Haar glatt? Winkte er mit dem Velour oder gar mit dem Taschentuch, dessen vier Zipfel er im Sommer bei großer Hitze knotete und mir lächerlich als Kopfbedeckung trug? Winkte ich aus offenem Abteilfenster zurück, sah ihn kleiner und kleiner werden? Deutlich bleibt, dass im entrückten Hintergrund die Stadt mit allen Türmen vorm Abendhimmel stand. Auch will ich das Glockenspiel der nahen Katharinenkirche gehört haben. Üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab. Im ARD Radio Festival hörten Sie die 8. Folge aus dem Buch Beim Häuten der Zwiebel von Günter Grass, gelesen vom Autor selbst in einer Produktion des Norddeutschen Rundfunks von 2006. Das Buch ist im Steidl Verlag erschienen und diese Folge steht 7 Tage lang im Internet unter ardradiofestival.de zum Nachhören zur Verfügung. Gleich hören Sie die Nachrichten und ab kurz nach 11 kommt der Maler Norbert Bisky zu Wort im Gespräch mit Gisela Steinhauer. 23 Uhr. ARD Radio Festival. Nachrichten. Russland hat ein UN-Tribunal zum Abschuss der Malaysia Airlines-Maschine über der Ostukraine verhindert. Moskaus Botschafter Tschurkin legte im Sicherheitsrat sein Veto ein. Damit scheiterte die Resolution trotz 11 Ja-Stimmen. China, Angola und Venezuela hatten sich enthalten. Vor der Abstimmung gedachte der Sicherheitsrat mit einer Schweigeminute der 298 Opfer. Die Maschine des Fluges MH17 war vor einem Jahr vermutlich von einer Flugabwehrrakete abgeschossen worden. Die Regierungen in Kiew und Moskau geben sich gegenseitig die Schuld. Mehrere Staaten fordern ein unabhängiges Tribunal, um zu klären, wer für den Abschuss verantwortlich ist. Der UN-Sondergesandte für Syrien, de Mistura, startet einen neuen Anlauf für Friedensverhandlungen in dem Bürgerkriegsland. Er sagte vor dem UN-Sicherheitsrat in New York, die UNO sei verpflichtet, das Thema am Leben zu halten. Es solle Gespräche in mehreren Arbeitsgruppen geben. Die syrische Regierung von Machthaber Assad und die Rebellen rief er zum Dialog auf. Wann und wo die Gespräche beginnen sollen, sagte de Mistura nicht. UN-Generalsekretär Ban erklärte vor Journalisten, er hoffe auf einen Start im September. In den Jahren 2012 und 2014 waren Verhandlungen unter Schirmherrschaft der UNO gescheitert. Die Bundesregierung hat ihre Reisehinweise für die Türkei verschärft. Wie das Auswärtige Amt erklärte, besteht in 15 Provinzen im Südosten ein erhöhtes Terrorrisiko. Besondere Vorsicht sei auch in der Metropole Istanbul geboten. Dort gäbe es jetzt auch Hinweise auf mögliche Anschläge in der U-Bahn und an Bushaltestellen. Vizeregierungssprecherin Wirz sprach von einer gewissen Instabilität. Es bestehe die Gefahr, dass es zu einer Eskalation komme. Unterdessen ist das türkische Parlament zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um über die Luftangriffe gegen die IS-Miliz und die kurdische Arbeiterpartei PKK zu beraten. Die türkische Armee hatte die Offensive in der vergangenen Woche gestartet. Beide Organisationen kündigten Vergeltung an. Bolivien und Chile wollen nach jahrzehntelanger Eiszeit wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen. Boliviens Präsident Morales sagte, er habe der chilenischen Regierung vorgeschlagen, Botschafter zu entsenden. Chile stehe dem Vorhaben aufgeschlossen gegenüber. Bolivien hatte 1978 die Beziehungen abgebrochen. Grund war der Streit um einen eigenen Zugang zu Meer. Die afghanische Regierung hat Taliban-Chef Mullah Omar für tot erklärt. Auf der Internetseite von Präsident Ghani hieß es, Omar sei im April 2013 in Pakistan gestorben. Ein Sprecher des afghanischen Geheimdienstes sagte, Mullah Omar sei vor über 2 Jahren in einem Krankenhaus in Karachi gestorben. Die Todesumstände seien unklar. Der Anführer der radikal-islamischen Taliban war seit Ende 2001 untergetaucht. In den vergangenen Monaten hatten sich Gerüchte um seinen Tod verdichtet. Das Wetter, zunächst die Temperaturen. Berlin gering bewölkt 14 Grad, Dresden klar 12, Erfurt gering bewölkt 14, Frankfurt am Main gering bewölkt 18, Hamburg leichter Regen 12, Magdeburg wolkig 15, Mainz klar 16, München stark bewölkt 15, Potsdam gering bewölkt 13, Saarbrücken klar 15, Schwerin bedeckt 13 und Stuttgart klar 16 Grad. Die Vorhersage. In der Nacht im Norden Deutschlands sowie zu den Alpen hin wechselnd bewölkt mit Regenschauern, sonst locker bewölkt oder klar und trocken. Tiefstwerte 14 bis 6 Grad. Am Tag an den Küsten zeitweise Regen, sonst heiter bis wolkig und im Tagesverlauf von Westen her Schauer. In Süddeutschland längere Zeit Sonne und nur an den Alpen etwas Regen. Höchstwerte 15 Grad in Nordfriesland bis 23 Grad am Bodensee. Teils mäßiger im Norden frischer Westwind mit stürmischen Böen. Am Freitag in der Südosthälfte überwiegend sonnig, trocken und etwas wärmer. Im Nordwesten wechselnd bewölkt, aber nur wenige Schauer und kühl. ARD Radiofestival 2015. Das Gespräch. Am Mikrofon Julia Hämmerling. Die Ausstellungen des Malers Norbert Bisky tragen Titel wie Schlachteplatte, Ich war's nicht oder Zentrifuge. Er gilt als einer der wichtigsten Maler in der deutschen Kunstszene und Verfechter eines neuen Realismus der Postmoderne. Zur Kritik an seinen Bildwelten, die bisweilen an die Ästhetik Leni Riefenstahls erinnerten, erklärte Bisky selbstbewusst, ich bin schwul, ich stamme von Kommunisten ab, ich bin, glaube ich, der Erste, den man sofort an der Laterne aufhängen würde. Ich bin deshalb auch der Erste, der sich ganz klar gegen Nazis und gegen rechts äußert und gegen alles, was da so an ekelhaften Zeugs rumkriecht. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer erzählt er über Familienbande, das Leben in der DDR, den hartnäckigen Versuch, seine Malerei zu kategorisieren und was Kunst für ihn bedeutet. Zitat, ich würde die Welt nicht aushalten, ohne zu malen. Norbert Bisky im Gespräch. Norbert Bisky, im Prinzip ist es genauso, wie ich es mir vorgestellt habe hier in Ihrem Atelier. Es riecht nach Öl und nach Farbe. Es gibt Pinsel in allen Größen, die überall rumliegen, in allen Größen und Stärken. Überall hängen oder stehen unfertige Bilder, manchmal auch fertige. Manche davon sind riesig und in einer Ecke dieses 500 Quadratmeter großen Ateliers habe ich ein Modell entdeckt von der Rostocker Kunsthalle. So ein Modell versuchen wir eigentlich immer zu bauen, wenn es eine Ausstellung gibt. Ich könnte ja als Künstler auch sagen, okay, ich stelle meine Dinge hierher. Und um den Rest kümmere ich mich gar nicht. Ich habe im Laufe der Jahre aber gelernt, dass es auch ganz wichtig ist, wie die Sachen präsentiert werden und mit welcher Liebe zum Detail und mit welcher Sorgfalt eine Ausstellung vorbereitet ist. Sind Sie ein politischer Maler oder sind Sie ein biografischer Maler? Es gibt eine ganze Reihe Bilder von mir, die sehr, sehr politisch sind, aber eben nicht alle. Und ich würde es auch ganz blöde finden, jetzt sozusagen nur noch politische Kommentare auf der Leinwand abzuliefern. Es gibt bestimmte Themen, wo ich das Gefühl habe, da könnte ich ein Bild zumalen, meistens auch mit größerem zeitlichen Abstand. Aber es gibt eben auch Bilder, die sehr viel einfach nur mit meinen subjektiven Erfahrungen und Erlebnissen in meinem Leben, meiner Umwelt hier im Berlin-Friedrichshain oder auf Reisen oder so zu tun haben. Das heißt schon, Sie malen, was Sie erleben. Naja, das Verrückte an Malerei ist ja, dass sie hat ja etwas, was es sonst in der Arbeitswelt gar nicht mehr so gibt. Man hat ja eine Handschrift. Das heißt, es wird auch automatisch biografisch, egal ob ich das will oder nicht. Ich versuche das ganz bewusst einzusetzen und zu sagen, okay, wenn das sowieso schon so ist, dann kann ich eben auch biografische Dinge in die Bilder mit reinnehmen. Mich interessiert an Kunst sehr oft auch zu sehen, was ist denn das für ein Mensch, der das hergestellt hat? Was will der denn? Was liebt der denn? Was hasst der denn? Also ich finde Kunst immer dann interessant, wenn wenn ich was auch erfahren kann über die Person, die dahinter steht. Ja, sowas versuche ich dann eben auch in meinen Bildern irgendwie zu transportieren. Vor 44 Jahren in Leipzig geboren, als Sohn von Lothar Bisky, dem Direktor der Filmhochschule Babelsberg damals, später dann Chef der PDS. Was war Ihre Mutter oder was ist die? Meine Mutter ist eine ganz tolle, liebevolle, sehr gut aussehende Frau. Sie hatte ihr Leben lang immer mit Kunst zu tun, hat Kulturwissenschaften studiert und sie hat einen ganz wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass ich überhaupt weiß, dass es sowas wie Künstler gibt. Also dass es Menschen gibt, die Kunst machen, die Bilder malen, die Bücher schreiben, die Konzerte geben. Und da habe ich ihr wirklich viel zu verdanken. In Leipzig aufgewachsen, aber auch in Berlin-Marzahn, Plattenbau. Und irgendwann haben Sie gesagt, ich habe mir mal die DDR von der Seele gemalt oder aus der Seele gemalt. Was mussten Sie sich da rausmalen? Was war belastend? Eine Unmenge Zeug war furchtbar belastend. Es gab ja eine Situation in den 90ern, die DDR war gerade in sich zusammengebrochen. Es hat eine friedliche Revolution gegeben. Die Leute haben gesagt, wir wollen nicht mehr so leben. Das Land war weg. Und dann herrschte so eine sehr interessante Zeit. Anarchie in Berlin, eine allgemeine Aufbruchsstimmung, aber dann sehr schnell und auch was sehr Typisches für Deutschland. Haben alle so getan, als könnte man jetzt nur nach vorne schauen, müsste man sich gar nicht mit der Vergangenheit beschäftigen. Hätte niemand da irgendwie mitgemacht, gäbe es gar keine Erfahrung. Es wurde so irgendwie, gerade auch in der Kohl-Ära, auf so eine ganz merkwürdige Weise weggedrückt, die ganze DDR-Erfahrung. Und gleichzeitig war ich damals ein junger Kunststudent in Berlin-Charlottenburg, habe an der damalig Hochschule der Künste bei Baselitz studiert und wurde gleichzeitig von meinem Professor und auch von meinem Umfeld darauf aufmerksam gemacht und immer wieder damit konfrontiert, hey, du kommst doch aus dem Osten. Und das hat für mich eine große innere Spannung einfach ergeben. Auf der einen Seite wollte ich auch ganz modern sein. Ich wollte auch sagen, hey, ich komme gerade aus New York und ich mache jetzt hier ganz progressive, moderne Kunst. Oder ich versuche es zumindest. Und auf der anderen Seite guckten die Leute aber, also nicht alle, aber doch eine ganze Menge Leute immer mit so einem Blick auf mich. Naja, das ist doch halt der Ostfritze. Das ist doch der Typ, der irgendwie aus der DDR kommt. Weil damals gab es an der Hochschule der Künste einfach nicht so viele davon. Und das hat ein großes, großes Spannungsfeld für mich ergeben. Und im Gespräch mit meinem Professor damals habe ich dann gesagt, okay, ich mache jetzt mal so 1-2 Bilder, die sich irgendwie mit dieser Spannung beschäftigen und mit meiner Kindheit in der DDR beschäftigen. Und dann habe ich gemerkt, dass noch während des Malens, dass das ein sehr komplexes, großes Thema ist, dass ich meine eigene Bildwelt da wirklich raufhauen kann auf die Leinwände. Und dann habe ich das gemacht in sehr vielen Bildern, so lange, bis ich damit fertig war. Aber ich erlebe es jetzt zum Beispiel, dass viel über die DDR gesprochen wird und ich da eigentlich gar nichts Neues mehr zu beizutragen habe. Ich fand eben interessant, dass das ganz viele dieser überbelichteten, würde ich sagen, überbelichteten Bilder waren von so blondhaarigen, muskulösen jungen Männern, die sich ja auch immer so zum Verwechseln ähnlich sahen. Das war also auch ein Teil der DDR, so wie Sie sie wahrgenommen haben in Bildern oder wie Sie sie erinnert haben? Naja, die DDR war ja zumindest aus einer Perspektive, in der ich sie erlebt habe, auch wie so eine Sekte, wie so eine Religionsgemeinschaft. Also so linke Glücksversprechungen zu sagen, also jetzt gibt es zwar viel Misere, aber ist nicht so schlimm, weil im Jenseits, also irgendwann dann, wenn wir den Kommunismus haben, dann wird alles ganz schön und rosa und paradiesisch. Und guck mal, hier habe ich ein Foto aus der Sowjetunion, da ist schon fast das Paradies da. Also das war ja so eine, jetzt nicht nur eine gesellschaftliche Situation, die was mit der Realität zu tun hatte, sondern es wurde ja in der DDR ganz viel auch immer so eine Fluchtprojektion hergestellt, dass man sagt, jetzt ist Mist, aber später wird es viel besser. Wie eine Sekte oder wie eine Religion, ich kann das nicht besser beschreiben. Und für mich haben diese Bilder einer scheinbar besseren Welt, die es irgendwann geben wird, eine große Rolle gespielt. Also zum einen hingen die überall, also so Werke des sogenannten sozialistischen Realismus hingen ja in schlechten Reproduktionen in jedem Schulflur, in jedem Kindergarten. Ich habe 5-mal die Schule gewechselt. In jeder Schule hing, gab es so große Wandgemälde, wo so glückliche junge Menschen lachend dem Sonnenschein entgegenliefen. Links eine Birke, rechts eine glückliche Atomfabrik oder so. Ich meine, die Bilder sind ja alle visuell verfügbar. Also man kann sich das anschauen. Und ich bin mit dem Zeug groß geworden und ja, ich war von einem Teil dieser Bilder auch fasziniert. Also so eine Propaganda-Ästhetik. Absolut. Es hat eigentlich mit Kunst überhaupt nichts zu tun. Es ist nur Propaganda für ein ideologisches System. Und ich finde, dass man das auch nur dann verstehen kann, wenn man sich auch mit der Faszination, die das für bestimmte Leute hatte, auseinandersetzt. Und Mich haben da viele Sachen als Kind fasziniert. Und ich muss ja irgendwie damit klarkommen, dass mich Dinge fasziniert haben, die auch grundböse waren. In welche Zeit fällt ein Jahr Madrid? Eine ganz wichtige Zeit für mich. Da habe ich gerade 1,5 Jahre studiert bei Baselitz, 95, und habe gemerkt, irgendwie, ich muss hier mal raus, ich muss hier weg. Und es gab damals schon dieses tolle Erasmus-Programm, was eine faszinierende Verwirklichung der realen Idee Europa ist, dass man sagt, scheiß auf diese Grenzen, Leute, geht doch mal woanders hin, guckt euch doch mal an, wie es in Paris oder Barcelona aussieht. Aber eben nicht Ballermann, Tourist, 14 Tage, sondern versucht auch mal dort zu leben und zu studieren. Und das habe ich 95 gemacht. Habe damals mit dem Tutor gesprochen, der sagte, du musst aber wissen, das ist ein langes Erasmus-Stipendium, da bist du dann ein Jahr da. Das hat er mir so wie so eine Drohung gegenüber ausgesprochen. Und dann habe ich gedacht, wunderbar, genau da gehe ich hin und dann komme ich nie wieder. Und wie war es dann? Dann war es natürlich ganz anders, als ich es erwartet habe. Es war sehr hart und auch anstrengend, weil Madrid unfassbar teuer war für meine Verhältnisse. Ich hatte nicht viel Geld und ich hatte ein winziges Atelier. Das war so ein umgebautes Bad. Da war Platz für eine Badewanne, ein Waschbecken und eine Toilette. Das war rausgeräumt. Sozusagen, jetzt waren da die Fliesen und da konnte ich drin malen. Und dann habe ich gedacht, das ist auch irgendwie furchtbar. Also ich habe versucht, da drin zu arbeiten, in diesem 7-8 Quadratmeter, keine Ahnung. Und habe gemerkt, das geht gar nicht. Und bin dann, um aus der Not irgendwie eine Tugend zu machen, bin ich in den Prado gegangen. Bis heute ein Museum, was mir die Glückstränen in die Augen treibt, wenn ich da reingehe. Eines der faszinierendsten Orte, die ich kenne. Und ich habe dann 95 sehr, sehr viel Zeit im Prado verbracht und habe angefangen, ganz bescheuert eigentlich, die Bilder, die mich besonders interessiert haben, zu kopieren. Hängt denn ein Original Norbert Bisky aus Madrid in der Rostocker Ausstellung, in der aktuellen? Nein, nein. Es gibt jetzt keine Studentenarbeit in der Ausstellung. Mhm. Ich finde das auch immer so ein bisschen rührselig, wenn man, also ich habe ja viel, auch als Student, viel ausprobiert und versucht. Und vielleicht sollte man aber das Studium und die Sachen, die während des Studiums entstehen, auch als das stehen lassen, was es ist. Und nicht sagen, ja, da war auch schon alles perfekt und super professionell. Aber Brasilien hängt eben in Rostock und das besondere Licht von Brasilien haben Sie mit in die Bilder reinmalen können. Wie ist der Lebenszyklus in Brasilien? Ist das alles ein bisschen schneller als hier? Dieses Land wirkt auf mich immer so ungeheuer schnell. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich aus Brasilien zurückkomme, hier ist alles so ein bisschen gedimmt. Licht ist gedimmt, Tempo ist rausgenommen, Stecker ist ein bisschen gezogen. Und in Brasilien, also eine Stadt wie Sao Paulo, unheimlich viel Verkehr, riesige Betonanlagen, Highways, Hubschrauber, Landeplätze, hunderte Kilometer Stau, das komplette Chaos, also der urbane Dschungel tatsächlich vorhanden. Und dann sieht man aber auf diesen großen Betonpfeilern so riesige Geier oder so riesige Vögel, faszinierende Kreaturen, die leben da auch und gucken so auf die Menschen runter und sagen, ja, ich weiß nicht, was ihr hier da spielt da unten, aber wir fliegen hier oben rum, zusammen mit den Hubschraubern. Irrsinnige Vegetation, die wahnsinnig schnell wächst, aufgrund des Klimas sofort in den Beton sich reinfrisst. Und man kann das ganz schön in einem Bild eigentlich zusammenfassen. Es gibt diese Orchideen, die unheimlich schön blühen oben und aber aufgrund der Feuchtigkeit und des Klimas ist unten die Wurzel schon verfault. Mhm. Es gibt wirklich, das habe ich ganz oft gesehen, es fasziniert mich nach wie vor extrem, so verkürzte, extremisierte Lebenszyklen. Ja, ich bin allein, also sozusagen auch immer noch, obwohl ich sehr oft schon da war jetzt, auf Entdeckung. Ich glaube, dass das Land auch ein positives Modell ist, wie Zukunft aussehen und funktionieren könnte. Dass Leute aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen miteinander zusammenleben. Herr Bisky, Sie haben im Interview mit der Zeitschrift Chrismon vor 5 Jahren gesagt, vielleicht werde ich mich taufen lassen. Haben Sie? Nee, noch nicht, aber das geht ja sehr schnell. Also taufen ist ja kein Problem. Ein Freund von mir ist Priester, der hat gesagt, ja, das können wir ganz schnell machen. Das ist mal so 4 Minuten, dann bist du getauft. Das Problem ist, ich würde mich gern katholisch taufen lassen, wenn dann. Und er ist evangelischer Priester. Also ich muss da noch ein bisschen dran arbeiten. Es ist gar nicht nur so als Joke gemeint. Ich habe ja nach wie vor viel Kontakte nach Spanien und habe gerade in Madrid eine Ausstellung gemacht. Und viele meiner spanischen Freunde oder auch viele Freunde, die ich aus dieser Latino-Welt, wenn man so will, also Spanisch, Portugiesisch, Brasilianisch, Lateinamerika, habe, die können sich das nicht vorstellen, dass man nicht getauft sein kann. Das ist und die Fragen sagen mir dann immer, Norberto, tienes que bautizarte. Du musst dich taufen lassen, das geht so nicht. Und ich denke dann, ja, warum eigentlich nicht? Und es ist ja eine Frage, die, glaube ich, in unserer Zeit jetzt eine entscheidende Rolle spielt. Was soll eigentlich Religion? Brauchen wir das? Hat das eine Funktion? Welche Funktion hat es? Brauchen wir sie denn? Und hat das eine Funktion für Sie? Naja, wenn ich mir versuche, eine Welt vorzustellen, in der die Leute nur noch an sich selbst glauben und an den Genuss im Augenblick und ethische, moralische und Gewissensgrundsätze sozusagen gar nicht mehr irgendwo im Hinterkopf haben und auch sich dadurch nichts mehr hemmen lassen müssen. Ich bin nicht so sicher, ob das zu einer besseren Welt führt. Also ich bin im 20. Jahrhundert geboren in so einem Kaputtmacher-Zeitalter. Also ich glaube, das 20. Jahrhundert, das hat immer alles zerstört und dann hat die Avantgarde und die Künstler haben gesagt, jetzt hat es so viel Krieg gegeben und wir müssen alles neu machen. Und ich bin seit langem immer auf der Suche und versuche mir vorzustellen, das ist doch, es gibt eine so lange Geschichte der Menschheit und wir profitieren so viel von dem, was Generationen vor uns getan haben. Wo kommt eigentlich dieser eingebildete Mist her, dass wir denken, wir würden was prinzipiell Neues erfinden oder wir könnten ganz anders leben als alle vorher? Ich finde das so ein bisschen fragwürdig und in diesen Bereich gehört Religion für mich auch rein. Also da sind ja kulturelle Erfahrungen von Hunderten von Generationen drin enthalten. Und das ist wie Malerei. Da ist auch viel Erfahrung von vielen Generationen vor uns drin enthalten. Und deshalb beschäftige ich mich damit. Ich finde es aber im Hinblick darauf auch interessant, dass Sie sagen, also wenn, dann würde ich mich gerne katholisch taufen lassen. Sie sind homosexuell. Da hätten Sie keine Probleme oder haben Sie keine Probleme mit einer Haltung, die ja leider immer noch so ist, dass man denkt, ach, schade, warum bewegt sich da die Kirche nicht ein bisschen weiter? Ich habe da ganz klar Probleme mit einzelnen Positionen, die da auch die katholische Kirche einnimmt. Aber das heißt ja nicht, dass ich mich nicht taufen lassen kann. Also die Frage ist ja nicht, ob ich Probleme mit der Kirche habe, sondern was die Kirche eigentlich mit mir macht, wenn ich sage, hey, ich gehöre auch dazu. Sie haben dieses Interview im Sommer 2009 gegeben, dieses Interview mit der Zeitschrift Chrismon. Das war ein halbes Jahr nach dem sehr plötzlichen Tod Ihres jüngsten Bruders im Dezember 2008. Sie mussten dessen Wohnung in Edinburgh auflösen. Wie haben Sie das erlebt? Also hat das auch so ein bisschen das befördert, diese Frage, über die wir gerade gesprochen haben? Was ist eigentlich, wenn ich mal nicht mehr bin? Es war grauenvoll. Viele Menschen werden an irgendeinem Punkt ihres Lebens damit konfrontiert, jemanden zu verlieren, den sie sehr lieben, der zur Familie gehört, also mit Verlust. Und dann haben Sie so eine Frage, was sind eigentlich die Spuren von so einem Leben? Also was bleibt eigentlich da von uns, wenn wir tot sind? Ich kann das nicht gut beschreiben. Es war eigentlich ziemlich furchtbar, in die Wohnung meines jüngeren Bruders zu kommen, der eigentlich auch ein bisschen mein Kind war. Ja, der war so 13 Jahre jünger. Ich habe den großgezogen. Ich habe mitgeholfen. Ja, nicht alleine, aber ich habe mitgeholfen. Ich habe dem irgendwie Geschichten vorgelesen, Lieder vorgesungen. So das Ganze mit dem auf dem Spielplatz gegangen. So das ganze Programm irgendwie durchgezogen. Und wir hatten auch ein tolles Verhältnis und dann stehe ich da auf einmal in so einer Wohnung in Edinburgh und es sind ganz viele Dinge, die einfach nur noch Spuren sind und die Person, um die es eigentlich geht, ist nicht mehr da. Und das hat mich in einen ziemlichen Schock versetzt. Man wird ja trotzdem, wenn jemand stirbt, mit so praktischen, furchtbaren Sachen genervt. Also man muss ja dann irgendwie was organisieren und dann Konto auflösen. Ja, so diese bürokratische, also das ist ja Irrsinn. Bei mir hat es dazu geführt, dass ich eigentlich so ein halbes Jahr später angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, was mein Bruder eigentlich gemacht hat. Also womit hat er sich eigentlich beschäftigt? Und er hat Neurowissenschaften studiert und die haben da so an der Software gearbeitet, wie man eine künstliche Hand durch Gedanken steuern kann. Also die Hand wurde entwickelt und war da in so einem ganz wichtigen Forschungsprogramm drin, was sehr hochkomplexes, spezialisiert ist. Und ich habe mir diese Papiere von meinem Bruder Stefan vorgenommen und habe versucht, sie zu verstehen, alles auf Englisch, extrem neurowissenschaftlich. Und habe dann eine Ausstellung dazu gemacht, die sich nur mit meinem Blick auf die Lebenswelt meines Bruders beschäftigt hat. Und ich habe damals sehr viel Reaktionen bekommen von Leuten, die das auch erlebt haben, dass die eigenen Kinder gestorben sind oder jemand aus ihrem Lebensumfeld, Frau, Mann, Partner. Und es waren sehr, sehr schmerzhaft, mit all diesen Leuten Gespräche über so ein hartes Thema wie Tod zu führen. Es hat mir auf der anderen Seite gezeigt, es sind so Bereiche, die wir komplett ausblenden. Ne? Also Tod kommt eigentlich in unserer Kultur überhaupt nicht vor, was eine Schande ist. Es ist schrecklich. Es gibt auch Beispiele, wie andere Kulturen damit viel, viel besser umgehen. Wir tun immer so, als würde die Party ewig dauern. Mhm. Und auf einmal haben ein paar Leute den Raum verlassen und wir tanzen aber trotzdem weiter. So führen wir unser Leben, finde ich, ganz problematisch und merkwürdig. Haben Sie eigentlich je Ihren Vater Lothar Bisky gemalt? Haben Sie je die Familie gemalt? Nö, aber ich habe den Plan, ein Porträt meiner Mutter zu malen. Das ist aber auch was, wovor ich ein bisschen Angst habe. Also ich mache ja eigentlich keine Porträts. Mhm. Ich habe das als Student mal gemacht, aber ansonsten kommen ja Porträts im klassischen Sinne nicht vor bei mir. Mein Vater ist ja furchtbarerweise gestorben, aber meine Mutter lebt noch und ich habe so die Idee, eines Tages in den nächsten Jahren werde ich einfach mal ein Bild meiner Mutter malen. Den Vater haben Sie als Politiker erlebt, da waren Sie schon erwachsen. Haben Sie den auch damals, natürlich haben Sie den dann auch in seinem Hungerstreik mitbekommen, ne? Haben Sie das alles so nachvollziehen können? Ach, wissen Sie, ich habe meinen Vater wahnsinnig geliebt. Also es gibt viele Menschen, die meinen Vater auch kannten, näher kannten und die ihnen das bestätigen werden, dass er einfach ein angenehmer Mensch war. Jemand, mit dem man Spaß hatte, Zeit zu verbringen. Davon unabhängig hat er ab 1990 eigentlich erst, also durch die Wendegeschichte 89-90, angefangen, sich extrem in die Politik hineinzubegeben. Das, was er vorher gemacht hat, wie ich ihn als Teenager auch erlebt habe, also Filmwissenschaft, die Filmhochschule, das hat er dann irgendwie sein lassen, weil es für ihn wichtig und logisch und konsequent war, in die Politik zu gehen. Und das konnte ich teilweise nachvollziehen, habe da aber vieles von dem, was er politisch gedacht hat oder auch gelebt hat, nicht in letzter Konsequenz nachvollziehen können oder ganz anders gesagt. Also es war einfach nicht meine politische Meinung. Aber ich konnte das auch ganz gut irgendwie trennen. Also es ist ja, glaube ich, nichts Ungewöhnliches, dass man sich auch in einer Familie und im Leben in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Die Frage ist, ob man sich dann ständig streitet oder ob man sagt, nee, eigentlich gehören wir ja trotzdem irgendwie zu einer Familie. Ich gucke während unseres ganzen Gespräches auf ein Bild, das einen jungen Mann zeigt. Auch wieder so ein ganz, ganz mit ganz kräftigen Farben gehaltenes Bild. Und ich stelle mir vor, was ist gewesen, als diese Leinwand noch weiß war? Wie ist so der erste Moment, wenn man vor so einer weißen Leinwand steht und sich vorstellt, da muss jetzt das Gesicht eines jungen Mannes drauf? Also das ist ein Bild, an dem ich schon relativ lang arbeite. Jetzt sieht man ja auch die Zerstörungsspuren, also so die Farbschichten, die da jetzt sich in das Gesicht reinquälen. Und es gab erst einen hellen Hintergrund, jetzt gibt es einen dunklen Hintergrund. Also schwarz. Es ist ein, ja, es ist so blauschwarz, mhm. Ja. Also es ist ein Bild, wo ich auch schon seit mehreren Jahren jetzt wirklich daran arbeite. Ich habe erst dieses Gesicht sehr intakt aufgebaut. Also das ist relativ banal. Da gibt es dann irgendwie ein Foto. Das ist eine Ausgangsgrundlage für das Bild. Dann male ich sozusagen erstmal das Gesicht. Also ich habe erstmal ein Gesicht gemalt, aber auch gerade bei diesem Bild in der vollen Absicht, es erst aufzubauen und es dann anzugreifen und zu zerstören. Oder Spuren der Zerstörung auch im Gesicht sichtbar zu machen. Um das so irgendwie kurz zu beschreiben, es würde nicht funktionieren, wenn ich sage, da wo ich später einen Farbklecks, also einen blauen Farbklecks ins Gesicht malen will, wenn ich da die Leinwand einfach offen lasse und vielleicht das Auge gar nicht hinmale. Das würde nicht funktionieren, das sieht nicht überzeugend aus. Das heißt, vom Prozess her ist es so, ich muss erst ein völlig ausformuliertes, detailliertes Auge malen. Dann muss ich warten, bis die Farbe trocken ist. Und dann irgendwann, wenn ich extrem mutig bin und einen guten Tag habe, dann kann ich sagen, so, und jetzt zerstöre ich meine eigene Arbeit eigentlich wieder. Die ganzen Details, die ganze Mühe, die Wimpern und die Augenbrauen und die Iris und der ganze Firlefanz, den man bei so einem Auge beachten muss, da klatsche ich jetzt Farbe rauf, dann ist die Farbe drüber. Und niemand außer mir weiß eigentlich, dass da ein intaktes Auge darunter ist. Also Sie müssen erst was Schönes malen, um es dann mit was nicht so Schönem zu zerstören, zu übermalen. Im Prinzip ja, genau so. Und das ist ein aufregender Vorgang. Warum wird er denn zerstört? Warum konnte der nicht glücklich aussehen und schön bleiben. Das ist ja eine Situation, die ich, glaube ich, im Moment mit meinen Erfahrungen und auch mit vielen Dingen, die wir jetzt auch ja schon im Laufe des Gesprächs angesprochen haben, die sich einfach nicht mehr deckt. Für mich gibt es die intakte, nicht angegriffene, heile Weltschönheit nicht. Macht Malen Sie trotzdem glücklich? Ja, also das ist mein Leben. Ja. Es ist eine wunderschöne, faszinierende Arbeit, die nichts an ihrer Faszination eingebüßt hat. Also ich habe irgendwann mit Anfang 20 gemerkt, das macht mir so viel Spaß und es macht mich so glücklich. Ich bin so bei der Sache, so fokussiert. Ich vergesse die Zeit, ich vergesse den Raum, in dem ich stehe. Ich bin nur am Malen. Es ist so ein unfassbar faszinierendes Arbeiten, Tätigkeit, dass ich dann gedacht habe, okay, scheißegal, was passiert, ich versuche jetzt Malerei zu studieren und werde Maler. Und jetzt, weiß ich nicht, über 20 Jahre später, ist es eigentlich immer noch so. Und das Tolle ist, wenn ich hier manchmal irgendwie nachts stehe und an einem Bild rummale, dann weiß ich gar nicht, bin ich jetzt 19 oder 38 oder 93, ist ja auch völlig egal. Also ich weiß auch nicht, bin ich in welcher Stadt ich stehe, ich bin hier in meinem Atelier. Und ich bin sehr, sehr bei mir beim Malen. Und es gibt gar nichts, überhaupt nichts, was dem gleichkommt. Es gibt keine andere Sache, bei der ich mich so lebendig und glücklich fühle wie beim Malen. Natürlich gibt es auch furchtbare Momente, Verzweiflung und Scheiße, jetzt hast du alles kaputt gemacht. Und es ist furchtbar aufregend auch. Es hat so eine Faszination für mich, dass ich da bis ans Ende meiner Tage mit zubringen werde. Norbert Bisky war das im Gespräch mit Gisela Steinhauer. Radio Festival Jazz. Carsten Mützelfeld begrüßt Sie zu einer neuen Ausgabe von New On Board mit aktuellen Alben vom Ghost Train Orchestra, Jonas Burgwinkel, dem Thomas Rücker Trio, dem Fresh Cut Orchestra und von Trompeter Terence Blanchard. Possession is the motivation that's hanging up the goddamn nation. Looks like we always end up in a rut. Ooh, I don't understand it. Trying to make it real compared to what? Come on, play it. Children killing frogs, killing frogs. More dumb rednecks rolling along. Tired old lady kissing dogs. I hate the human love of that stinky mud. I can't use it. Trying to make it real. Don't just Rückblick. 1969 landet der Pianist Les McCann mit Compare to What einen Hit. Der Text des Soul- und Gospelsängers Gene McDaniels prangert Missstände in der Gesellschaft an und wird für kurze Zeit zur Hymne der Vietnamkriegsgegner und Bürgerrechtsbewegung. Und das Album Swiss Movement, ein Live-Mitschnitt vom Montreux Festival, zu einer der meistverkauften Platten des Jazz. In der Originalfassung als Klassiker des Soul Jazz eine Nummer zum Fußwippen und Fingerschnippen animiert diese aktuelle, härtere Version des Trompeters Terence Blanchard eher zum Tanzen. Dass Compared to What die CD Breathless eröffnet, hat in erster Linie mit der Bedeutung des Songs für die Bürgerrechtsbewegung zu tun. Blanchard thematisiert die jüngst wieder ausgebrochenen Rassenunruhen in den USA, ausgelöst durch den Tod mehrerer Afroamerikaner aufgrund von Misshandlungen durch weiße Polizisten. Der Albumtitel Breathless spielt konkret auf eines der Opfer an. I can't breathe, ich bekomme keine Luft. 11-mal wiederholt waren dies die letzten Worte von Eric Garner im Würgegriff eines New Yorker Police Officers. Kurz darauf verstarb er. Breathless, eingespielt mit Blanchards neuer Fusion-Band The E-Collective, ist musikalisch nur streckenweise überzeugend, auf alle Fälle aber engagiert oder in den Worten Blanchards ein Protestalbum. Auch die nächste Musik entstand in den USA in einer Stadt, aus der uns relativ selten etwas zu Ohren kommt, Philadelphia. Thank you. Fresh Cut Orchestra, so nennt sich eine 10-köpfige Formation aus Philadelphia. Philadelphia ist eine Stadt, die im Gegensatz etwa zu New Orleans, New York, Kansas City oder Chicago Jazz historisch kaum Bedeutung ausstrahlt, aus der aber einige jazzhistorisch wichtige Musiker kommen. Von John Coltrane und McCoy Tyner über Benny Golson, den Heath und Brecker Brothers bis zu Christian McBride. Sie alle haben ihren Geburtsort früh gen New York verlassen. Umso erfreulicher ist es, etwas von Phillys aktuellen Stadtmusikanten zu hören, gebündelt im Fresh Cut Orchestra, denn alle Mitglieder sind zudem Leiter eigener Formationen. Wir hörten The Reawakening aus ihrer CD From the Vine, eine Visitenkarte in zweifacher Hinsicht. Zum einen ist es das Erstlingswerk dieser Band, zum anderen präsentieren sich hier Repräsentanten einer Szene, die ansonsten nicht allzu viel Beachtung findet. Sie hören New On Board, aktuelle Aufnahmen im ARD Radio Festival Jazz. Eine Titelliste finden Sie übrigens im Internet unter ardradiofestival.de. Nach diesem energiegeladenen Auftakt mit Terence Blanchard und dem Fresh Cut Orchestra ist es an der Zeit, Luft zu holen, die Musik atmen zu lassen. Jemand, der sich seit langem darauf versteht, ist der Kölner Pianist Thomas Rückert. Er hat sich intensiv mit der US-Tradition auseinandergesetzt, verbrachte 1999 in New York. Im Gegensatz zu seinem Bruder, dem Schlagzeuger Jochen Rückert, ist Thomas wieder nach Köln zurückgekehrt. Und auch ästhetisch schlägt er die Brücke von der amerikanischen Spielauffassung zur lyrischen Klangkultur Europas. Zu seinem Trio gehören der Bassist Reza Askari und ein Schlagzeuger, der in letzter Zeit immer häufiger auf sich aufmerksam gemacht hat, Fabian Ahrens. Auf ihrem Album Parvane präsentieren sie unter anderem eine wunderschöne Adaption von Jill's Theme, einer Ennio Morricone-Komposition aus dem Film Spiel mir das Lied vom Tod. what I did last night. I came home say around up a quarter to three, still so high, hypnotized in a trance from this body, soap and buttery brown and tantalizing. You were the thought I needed help from this feeling that I felt so shook I had to catch my breath. Für diese Musik zeichnet ein Kölner verantwortlich, der Schlagzeuger Jonas Boldwinkel. Entstanden ist sie in einem feuchtstickigen Biotop, in dem sich die leise Klangpoesie des Thomas-Rücker-Trios kaum Gehör verschafft hätte. Wenn es ein Fleckchen gab, das den Klischee-Vorstellungen von einem Underground-Club mehr als gerecht wurde, dann das Stecken in Köln. Wer nicht den Tipp von Freunden bekam, dürfte diesen inzwischen geschlossenen Laden womöglich nie gefunden haben. DJs legten hier auf, einmal in der Woche traten Jazzmusiker auf. Das Stecken war immer zum Brechen voll, rauchgeschwängert, es herrschte akuter Luftmangel. Hier wurde wie in einem Laboratorium experimentiert, nur eben sogar nicht unter sterilen Bedingungen. Boldwinkels Musik auf der CD Side B ist mit Ausnahme eines Titels komplett frei improvisiert, gespielt von den Mitgliedern des Pablo Hell Trios, dem Saxophonisten Nils Klein, dem Gitarristen Sebastian Müller und den beiden Turntable-Spezialisten DJ Illvibe und Hans Nieswand. Ein spannungsgeladenes und gelegentlich brodelndes Amalgam, elektroakustische Erinnerungen an einen außergewöhnlichen Spielort, an das Stecken. Wir verweilen in großstädtischem Ambiente. Vor ein paar Jahren trat beim New Yorker Winter Jazz Festival das Ghost Train Orchestra an einem Abend mit der Gruppe des Basssaxophonisten Colin Stetson auf, der nach seinem Auftritt beim Ghost Train Orchestra einstieg. Er eröffnet als Gast auch deren neue CD Hot Town. Thank you. Hot Town, das Titelstück der aktuellen CD vom Ghost Train Orchestra. Als Grundlage dient eine, in den Worten des Bandleaders Brian Carpenter, merkwürdige und obskure Aufnahme von 1929 des Klarinettisten Fess Williams. Der beherrschte als einer der ersten Jazzmusiker die Zirkularatmung, nahm bei Auftritten gerne seine Klarinette auseinander und produzierte auf den einzelnen Teilen schrille Töne. In der Originalfassung von Hot Town mimte Williams die Rolle eines Lokführers, der immer wieder das Fahrziel ausrief, während ein Musiker brüllte: Ich möchte nach Hot Town. Das Ghost Train Orchestra, kurz GTO, ist durchaus vergleichbar mit dem MTO, dem Millennial Territory Orchestra, um Trompeter Stephen Bernstein. Beide Formationen beziehen Material und Ästhetik aus der Zeit vor den Swingbands der 30er Jahre, als Jazz und Vaudeville sich nahestanden und die Bands mit gelegentlich exzentrischen Klängen zum Tanz aufspielten. Diesen Geist purer Spielfreude lässt das Ghost Train Orchestra wieder aufleben. Die Sendung klingt aus mit dem Bright Boy Blues und Friction, zwei weiteren Kostproben aus Hot Town. Das war New on Board mit aktuellen Alben von Terence Blanchard, dem Fresh Cut Orchestra, dem Thomas Rücker Trio, Jonas Burgwinkel und dem Ghost Train Orchestra. Mit bestem Dank fürs Zuhören verabschiedet sich Carsten Mittelfeld.